Susa Huttob ist Autorin und 18 Jahre jung. Ihr erstes Buch, Jenseits von Saram, wurde von den Liebhaberinnen und Liebhabern des fantastischen Genres begeistert aufgenommen. Zurzeit schreibt sie an der Fortsetzung zu Jenseits von Saram, die nächstes Jahr erscheinen soll. Wir freuen uns, dass sie bereit war, uns über Skype ein Exklusivinterview zu geben. Hallo Susa. Hallo. Susa, Sie schreiben gerade an der Fortsetzung zu Ihrem Erfolgsroman. Eine erste Frage. Ist das nun Vergnügen oder ist es Arbeit? Ich muss eine Geschichte abliefern, für die ich Geld bekomme. Insofern ist das durchaus harte Arbeit. Durch die Erwartungen des Verlags und meiner Leserinnen und Leser stehe ich unter einem ziemlichen Druck, kreativ zu werden. Es ist nämlich nicht so, als würde ich den Text einfach aus dem Ärmel schütteln. Ganz im Gegenteil. Ich arbeite sehr langsam. Gleichzeitig ist das Schreiben aber auch ein großes Vergnügen. Sonst wäre ich diesen Weg nicht gegangen. Mhm. Sie waren etwas älter als 18, als Ihr erstes Buch erschienen ist. Ist es immer schon Ihr Ziel gewesen, Schriftstellerin zu werden? Keine leichte Frage. Also, geschrieben habe ich schon als Kind. Meistens Kurzgeschichten, in denen Tiere im Mittelpunkt standen. Sprechende Tiere, mein absolutes Lieblingsthema. Im Laufe der Zeit habe ich andere Themen entdeckt und die Geschichten wurden immer komplexer. Bei meinem ersten Buchprojekt war ich erst 12 Jahre alt. Ich hatte mir eine tolle Handlung ausgedacht und ging voller Begeisterung an die Ausführung. Leider mangelte es mir an der nötigen Ausdauer und ich habe den Versuch viel zu schnell aufgegeben. Mit 15 habe ich dann mit Jenseits von Saram begonnen. Zurück zu Ihrer Frage. Anfangs habe ich nur für mich geschrieben. Eine Publikation hatte ich nicht im Entferntesten vor. Jetzt bei der Fortsetzung steht das Ziel, eine breite Leserschaft zu erreichen, natürlich im Vordergrund. Aber ich glaube, ich würde auch dann weiterschreiben, wenn niemand Interesse an meinen Texten hätte. Wie ist es denn überhaupt zu der Veröffentlichung gekommen? Wie haben Sie einen Verlag für Jenseits von Saram gefunden? Angefangen hat es auf einer kostenlosen Internetplattform, auf der man Geschichten oder Gedichte posten kann. Diese werden dann von Leserinnen und Lesern bewertet und kommentiert. Eine Freundin hat mich dazu überredet, eine Leseprobe hochzuladen. Die kam ganz gut an und in der Folge habe ich in bestimmten Abständen kleine Passagen meiner Geschichte angeboten. Plötzlich meldeten sich jede Menge User, denen die Episoden gefielen und die wissen wollten, wie die Handlung weitergeht. Schließlich bekam ich sogar einen Preis, den die Plattform gemeinsam mit einem Verlag ausgeschrieben hatte. Damit hat sich der Kontakt zum Verlag entwickelt. Und kurz darauf wurde mein Buch veröffentlicht. Ihre Geschichte spielt in einer fantastischen Welt, in der es Zauberer und Fabelwesen gibt. Was fasziniert Sie an diesem besonderen Genre? Die Fantasywelle hat meine Vorstellungskraft immer schon angeregt. Comics, Videospiele, die Harry Potter Bücher. In diesem Bereich kann ich einfach spannende Geschichten erzählen und meine Figuren große Abenteuer erleben lassen. In meiner Fantasie kann ich über das hinausgehen, was ich aus eigener Erfahrung kenne und die Welt nach meiner Vorstellung gestalten. Mhm. Gibt es in Ihren Geschichten Figuren, denen Sie sich besonders nahe fühlen oder mit denen Sie sich identifizieren? Wahrscheinlich steckt in jeder meiner Figuren die eine oder andere Eigenschaft von mir selbst. Aber das sind nur Facetten. Eine Figur, von der ich sagen könnte, das bin ich, existiert noch nicht. Orientieren Sie sich bei der Beschreibung der Figuren an echten Menschen aus Ihrer Umgebung? Nicht absichtlich, nein. Aber wenn ich bestimmte Charaktere mit etwas Abstand betrachte, erinnern sie mich manchmal an Menschen, denen ich schon einmal begegnet bin. Zum Beispiel Igor, der manche Züge meines Mathematiklehrers hat. Beabsichtigt war die Ähnlichkeit jedenfalls nicht. Es sind einfach bestimmte Erinnerungen, die sich in meine Figuren hineinschleichen. Wichtig ist, dass die Geschichte ihrer eigenen Logik folgt und die Protagonisten in ihrem Handeln glaubhaft sind. Ihre Biografie hat also keinen Einfluss auf den Inhalt? Naja, man kann sich selbst wohl kaum aus seinen Erzählungen herausnehmen. Aber ich lege es nicht darauf an, Episoden aus meinem eigenen Leben zu erzählen. Ich habe ja selbst noch gar nicht so viel erlebt. Eben deshalb gefällt mir Fantasy-Literatur. Vielleicht schreibe ich später Geschichten, die in der Realität spielen. Jetzt beschäftigt mich jedenfalls, was sich in meiner erdachten Welt noch alles ereignen wird. Ah ja. Wie können wir uns das vorstellen? Steht der Handlungsstrang von Anfang an fest Oder können sich während des Schreibprozesses auch noch überraschend Änderungen ergeben? Natürlich habe ich ein grobes Konzept im Kopf. Aber meine Figuren sind ganz schön eigensinnig. Sie entwickeln meist ein Eigenleben und machen dann, was sie wollen. Somit zwingen sie mich, die Erzählung zu ändern. Die Handlung ergibt sich also erst richtig, während ich schreibe. Manchmal fällt es mir gar nicht so leicht, mich von meinen ursprünglichen Vorstellungen wieder zu verabschieden. Gibt es Autorinnen und Autoren, die Sie beim Schreiben besonders beeinflusst haben? Also, ich orientiere mich nicht so sehr an anderen. Es gibt natürlich Bücher und Autoren, die ich mit besonders großer Begeisterung gelesen habe. Zum Beispiel Die unendliche Geschichte von Michael Ende oder Der Herr der Ringe von Tolkien. Harry Potter natürlich, den habe ich schon erwähnt. Oder auch Cornelia Funke. Ich weiß nicht, ob diese Autorinnen und Autoren Einfluss auf meinen Schreibstil haben. Aber vergleichen möchte ich mich mit ihnen nicht, denn sie spielen in einer ganz anderen Liga. Sind Sie da nicht zu bescheiden? Immerhin hat sich Ihr erstes Buch sehr gut verkauft. Und Sie hatten sogar eine Lesung auf der Leipziger Buchmesse. Ja, und das war auch toll. Aber ich stehe erst am Anfang und habe noch sehr viel zu lernen. Nun haben Sie sich zurückgezogen, um an der Fortsetzung Ihrer Geschichte zu schreiben. Brauchen Sie Ruhe, um schreiben zu können? Nein, nicht unbedingt. Ich kann eigentlich überall schreiben. Im Café, in der öffentlichen Bibliothek, sogar im Urlaub am Strand. Gerade in der Anfangsphase schreibe ich Texte immer dort, wo sie mir gerade einfallen. Doch nun ist die Fortsetzung von Jenseits von Saram fast fertig und ich möchte mich ganz auf die Überarbeitung konzentrieren. Das geht am besten, wenn ich mich zurückziehe. Denn die Versuchung, mit meiner Clique auszugehen, ist sonst einfach zu groß. Aber zum Ausgleich gehe ich regelmäßig im Park joggen. Das ist für mich notwendig, um meine Gedanken zu sortieren. Dann möchten wir Sie nicht länger vom Schreiben abhalten. Schließlich warten wir alle ungeduldig auf die Fortsetzung von Jenseits von Saram. Tschüss und vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Sie haben nun 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2.